Buch des Satans liest erzählen, wenn er das Wort dem Herzen raubt, das am Verstande blind den Schaden nicht versteht, noch glaubt. Es werden Felsen Herzen so boshaft widerstehen, ihr eigen Heil verscherzen, ihr eigen Heil verscherzen und einst zugrunde gehen. Es wirkt ja Christi letztes Wort, das Felsen selbst erspricht.